Und dahin führt uns jetzt Anke Lewicke. Das Blaue vom Himmel, ein Familiendrama von Hans Steinbichler und Hangover 2 von Todd Phillips werden Sie uns vorstellen. Schönen guten Tag, Frau Lewicke. Morgen. Beginnen wir gleich mit dem nicht so ernsten Film Hangover 2. Der Film verleugnet ja schon im Titel nicht, dass es eine Fortsetzungsgeschichte ist über den Kater, den Hangover von so einer Freundesklicke. Wohin verschlägt es die vier dieses Mal? Ja, letztes Jahr sind sie ja mit Blackout in Las Vegas wach geworden. Jetzt sind sie auf einmal in Bangkok und sind wieder völlig schockiert, wie demoliert das Zimmer ist. Sie wissen wieder überhaupt nicht, was passiert ist. Und das Dröhnen des Schädels geht auch direkt auf den Zuschauer über. Also man hat auch einen Kater direkt von Anfang an, wenn man die da auf der Leinwand sieht. Unterscheidet sich die Handlung überhaupt vom ersten Teil oder ist das eigentlich ein Aufguss? Das ist eigentlich ein Aufguss. Also dasselbe Schema F, einer der Clique heiratet. Dieses Mal ist es Tu, er hat eine thailändische Frau gefunden. Deshalb soll die Hochzeit auch in Thailand stattfinden. Und zwei Tage vor der Hochzeit lässt man eben gelinde gesagt nochmal die Sau raus. Und dann wird man, wie gesagt, in Bangkok wach. Man weiß gar nicht, wie man da hinkommt, weil eigentlich soll die Hochzeit auf einer schönen Insel sein. Bangkok ist 2000 Kilometer weit entfernt. Und dann gibt es eben dieselben Geschichten. Wieder ist einer verschwunden. Dieses Mal ist es der kleine Bruder der Braut. Und man findet eigentlich gar nichts mehr von ihm, außer einen kleinen Finger unter dem Sofa. Ja. Und statt einem Tiger gibt es dieses Mal einen rauchenden Affen. Und statt einem kleinen Baby haben sie dieses Mal einen Mönch, einen buddhistischen im Rollstuhl. Also es wird alles so ein bisschen variiert und das Ganze sieht vielleicht ein bisschen besser aus. Der erste Teil hat ja 35 Millionen gekostet, jetzt 80 Millionen. Ein bisschen mehr Schauwerte gibt es, aber über die Schauwerte wird auch so ein bisschen der derbe Spaß eigentlich so nachgelassen. Also auf einmal findet man sich dann doch so in üblichen Action-Szenen quer durch Bangkok wieder. Also ich sehe nur die Stirn in Falten gezogen. Es hat sie offenbar nicht sehr begeistert. Aber der Film ist erfolgreich ja, und dieser wird es wahrscheinlich auch wieder sein. Ja, denke ich auch. Und also es ist einfach nicht mein Humor, aber trotzdem muss ich sagen, dass dieser Film von Todd Phillips immer einen interessanten Subtext hat, also wo es dann doch ein Kommentar auf den amerikanischen Durchschnittsbürger wird. Und das hängt sicher damit zusammen, dass Todd Phillips vorher Dokumentarfilme gemacht hat, und zwar über Studentenverbindungen, wo er einfach mitbekommen hat, dass diese Studenten sich eben auch immer Auszeiten nehmen und dann auch so entgleisen, sich besaufen und sonst was, um da den Druck rauszulassen. Und diese Erfahrung hat er einfach auch in seinem Film verarbeitet. Und deshalb finde ich es auch ganz spannend. Die vier Jungs dürfen ja auch immer nur in so ein abgestecktes Terrain gehen. Ich meine, Las Vegas oder Bangkok, das sind ja Sündenfuhle, da darf man sich ja daneben benehmen. Und die dürfen das ja noch niemals bei vollem Bewusstsein machen. Sie kriegen das ja gar nicht mit, weil sie so viel Drogen eingeworfen haben, was ja eigentlich auch schade ist. Und da, finde ich, hat der Film dann auch so einen bitteren Kern. Und ich kann nur mal hoffen, dass der dritte Teil dann vielleicht doch in der amerikanischen Provinz vor der eigenen Haustür spielt, weil dann könnte es ja wieder richtig anarchistisch werden. Ja, dass man das richtig mitbekommt, was da eigentlich dahinter steckt. Das Blaue vom Himmel, der zweite Film, also der Film von Hans Steinbichler, den wir Ihnen noch vorstellen wollen, mit Hannelore Elsner und Juliane Köhler, Caroline Herfurth. Das Thema Altersdemenz, das beschäftigt uns in letzter Zeit ja literarisch häufig, in Fernsehfilmen auch. Jetzt ein Kinofilm, wo auch eine Person, die Mutter nämlich, verwirrt, altersverwirrt wird. Welche Geschichte wird uns erzählt? Ja, eigentlich ist die Demenz nur der Motor für die Geschichte. Also wir lernen Hannelore Elsner als verwirrte Frau kennen, die immer nach ihrem Ehemann verlangt, der aber schon lange tot ist. Man bekommt mit, dass sie mit ihrer Tochter, gespielt von Juliane Köhler, ein ganz schwieriges Verhältnis hat. Und dann erzählt sie eben immer von der Vergangenheit. Und ihre Vergangenheit, ihre Jugend, Kindheit hat sie eben in den 30er Jahren im Baltikum verbracht. Und da hat sie auch ihren Mann kennengelernt. Und was jetzt Steinbichler eigentlich versucht mit dem Film, ist sozusagen die große politische Geschichte, also der Zweite Weltkrieg steht vor der Haustür, mit persönlichen Geschichten zu verbinden. Und da liegt eben ein ganz dunkles Familiengeheimnis begraben. Also das heißt, es ist eigentlich die Vergangenheit, die Kriegsvergangenheit des Baltikum, was interessant ist. Das ist ja jetzt durchaus häufiger, dass deutsche Filme im Baltikum angesiedelt werden. Denk mal zum Beispiel an Paul, wobei das eine ganz andere Handlung. Aber was fasziniert deutsche Regisseure so an der Region? Ja, ich glaube, einmal sind das Schauwerte, Kulisse. Ich meine, wir müssen ja nur einfach bei Paul denken, an diese Villa, die da auf Holzstelzen in der Ostsee stand. Das sieht einfach gut aus. Und auch bei Steinbichler frage ich mich manchmal, warum man eigentlich das Ganze nicht inhaltlich auffüllt. Das ist für mich doch dann alles so kostüm. Kostümkino, die Kostüme aus den 30er Jahren, die scheinen gerade aus der Reinigung zu kommen. Also richtig geht er in den Inhalt nicht rein. Wobei ich es aber auch wieder gut finde, dass jetzt deutsche Regisseure eben auch mal so großes Kino machen wollen. Vielleicht muss dann einfach noch hinzukommen, dass große Mittel eben noch nicht großes Kino sind, dass man doch noch ein bisschen mehr auf diese Geschichte eingehen muss. Und da finde ich einfach die Haltung, die Hans Steinbichler an den Tag legt, ein bisschen naiv. Und hinzu kommt noch, dass er Hannelore Elster, man muss es einfach sagen, überhaupt nicht in den Griff bekommt. Also die überzeichnet ihre Figur so. Es sind immer so große, dramatische Gesten und sonst was, sodass die Trauer und die Geschichte einfach so völlig erschlagen wird. Und Juliane Köhler bleibt da eigentlich gar nichts anderes übrig, als sozusagen ganz zurückgenommen zu spielen. Und die steht immer wie bestellt und nicht abgeholt in dem Film rum. Also ist so ein bisschen schade, aber ich denke, das deutsche Kino ist trotzdem mit solchen Filmen erstmal auf dem richtigen Weg. Aber Vergangenheitsbewältigung wird da auch, also auch nicht betrieben. Ja, es wird so wie so ein Katalog abgehakt. Also all das, was man sich so denken kann, kommt auch eben vor. Aber es wird dann eben doch nicht zu der persönlichen Geschichte, so dass wir uns wieder damit identifizieren können, so dass wir wirklich das Gefühl haben, oh, wir haben da großes emotionales Kino gesehen. Also, zwiespältiges Urteil. Die Filme Hangover 2 und Das Blaue vom Himmel, sie laufen ab morgen in den deutschen Kinos. Vielen Dank, Anke Lewicke.